1. Kommt, last uns dem Herrn zu jubeln und in all den schützenden Felsen preisen, der uns Rettung und Sicherheit schenkt. 2. Wir wollen mit Dankbarkeit vor in Treten und unsere Freude durch festlich Gesang soe Loblieder zum Ausdruck bringen. 3. Denn der Herr ist ein mächtiger Gott und ein souveräner König, dessen Autorität weit über all anderen Gottheiten hinausragt. 4. In seiner Hand liegen die Verborgen in Tiefen der Oder, und auch die Gipfel der höchsten Berge gehören rechtmäßigem. 5. Im Gehort das Meer, das selbst der Schafen hat, und auch das Festland wird durch sein direktes Handeln geformt. 6. Kommt, lasst uns in tiefer Ehrfurcht vor ihm niederfallen und vor dem Herrn nien, der uns als unser Schöpfer ins Dasein gerufen hat. 7. Ist unser Gott, worin wir das Volk sind, das versiegliche Leitet, sofern Hüt Beretside, auf sein Stimm zu hören. 8. Verschliest ihr Hasen nicht gegenüber seiner Weisung, why es ihr Vorfahren eins bei Mariba und Massa in der Wust taten. 9. Dort stellten mich ihr Vater auf die Probe und forderten mich heraus, obwohl es ihr mein Taten und mein Markt bereits miterlebt hatten. 10. Wir sich ja lang empfand ich ein tief abneigungigen dies Generation, das ihr einvok mit irrendem Hasen wären und mein Wege ignorierten. 11. In meinem Zorn legte ich schließlich einen Eid, das sie aufgrund ihres Angehorsams niemals und den Ort meiner Ruhe gelangen sollten.